Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back talking about what it means to be holy. Wir sprechen wieder darüber, was es bedeutet, heilig zu sein. So yesterday we learned the importance to understand that we have to perceive ourselves as holy. Gestern haben wir gelernt, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass wir uns selbst als heilig wahrnehmen. Because you will act how you perceive yourself. Denn wir handeln so, wie wir uns selbst wahrnehmen. Now, let's talk about how we have come to be holy. Reden wir nun darüber, wie wir heilig geworden sind. Look the beautiful statement that Paul makes here. Schau dir die schöne Aussage an, die Paulus hier macht. By being one with Jesus, the anointed one. Indem wir mit Jesus, dem Gesalbten, eins sind. I mean, this is incredible. Das ist unglaublich. By being one with Jesus. Weil wir eins mit Jesus sind. If your heart would really grasp this truth, wenn dein Herz diese Wahrheit wirklich begreift, I guarantee you, everything would change. Garantiere ich dir, dass sich alles ändern wird. Look, the Bible says in the Epistle to the Corinthians, die Bibel sagt im Brief an die Korinther, that he who belongs to the Lord is one spirit with him. Dass derjenige, der dem Herrn gehört, ein Geist mit ihm ist. So you and Jesus have become one. Du und Jesus sind also eins geworden. This did not happen through anything you did. Das geschah nicht durch irgendetwas, das du getan hast. It happened through simply believing what Jesus did, not what you did. Es geschah einfach durch den Glauben an das, was Jesus getan hat, nicht durch das, was du getan hast. If we would really live in this reality every day, wenn wir wirklich jeden Tag in diese Realität leben würden, I'm so sure our lives would be very different. Wäre unser Leben ganz anders, da bin ich mir ganz sicher. I'm not sure if you ever heard song like I must decrease and he must increase. Ich weiß nicht, ob du schon einmal das Lied Ich muss abnehmen und er muss zunehmen gehört hast. It sounds like such a beautiful and such a wonderful song. Es klingt wie ein schönes und wunderbares Lied. Less of me and more of Jesus. Wenige von mir und mehr von Jesus. And yes, I used to pray that and I used to sing that. Ja, das habe ich früher auch gebetet und gesungen. But once we understand what really happened through the finished work of Jesus Christ. Aber sobald wir verstehen, was durch das vollbrachte Werk Jesu Christi wirklich geschehen ist, we will understand that songs like this make no sense anymore. Werden wir auch verstehen, dass Lieder wie dieses keinen Sinn mehr machen. I understand that John the Baptist said that. Ich verstehe, dass Johannes der Täufer das gesagt hat. But first of all, it was a completely different context. Aber erstens war das ein ganz anderer Kontext. Secondly, the finished work of the cross had not yet taken place. Zweitens hatte das vollbrachte Werk am Kreuz noch nicht stattgefunden. I'm going to ask you a question here. Ich stelle dir jetzt eine Frage. If you and Jesus are truly one, wenn du und Jesus wirklich eins seid, what happens when you decrease? Was passiert, wenn du kleiner wirst? Well, he decreases together with you. Nun, er wird gemeinsam mit dir abnehmen. So it doesn't even make any sense that we want to decrease. Es macht also gar keinen Sinn, dass wir weniger, dass wir kleiner werden wollen. Do you know what we need? Weißt du, was wir müssen? We need to, with all of our hearts, believe that Jesus and us are completely one. Wir müssen von ganzem Herzen glauben, dass Jesus und wir vollkommen eins sind. And then we need to walk the earth like Jesus walked the earth. Und dann müssen wir auf der Erde so wandeln, wie Jesus auf der Erde gewandelt ist. This is also why we have become saints, why we have been made holy. Das ist auch der Grund, warum wir Heilige geworden sind, weshalb wir heilig gemacht wurden. Because of our oneness with Jesus. Weil wir mit Jesus eins sind. His holiness is now your holiness. Seine Heiligkeit ist jetzt auch deine Heiligkeit. This is such a beautiful truth. Das ist eine so schöne Wahrheit. First of all, it brings an incredible rest to you. Zunächst einmal bringt es dir eine unglaubliche Ruhe. That you do not have to make yourself holy. Du musst dich nicht selbst heilig machen. You don't have to do anything to become holy. Du musst überhaupt nichts tun, um heilig zu werden. The moment you have to do anything to become holy, in dem Moment, in dem du etwas tun müsstest, um heilig zu werden, you would also have to do something so that Jesus would become holy. Müsstest du auch etwas tun, damit Jesus heilig wird. Because you and him cannot be separated anymore. Denn du und er können nicht mehr getrennt werden. But the reason why so few Christians experience this is because they believe the wrong things. Der Grund, warum so wenige Christen dies erleben, ist, dass sie die falschen Dinge glauben. Remember, it doesn't matter what the truth is or the spiritual reality. Denke daran, es ist nicht wichtig, wie die Wahrheit oder die geistliche Realität aussieht. What matters is what you believe. Es kommt darauf an, was du glaubst. If you believe the right thing, you will experience the right thing. Wenn du das Richtige glaubst, wirst du das Richtige erleben. If you believe the wrong thing, you will experience the wrong thing. Wenn du das Falsche glaubst, wirst du auch das Falsche erleben. So once you believe that you and Jesus are actually one, this will become your experience. Wenn du also glaubst, dass du und Jesus tatsächlich eins seid, wird das zu deiner Erfahrung. Now you will act the way Jesus acts because you and him are one. Dann wirst du so handeln, wie Jesus handelt, weil du und er eins sind. He's now expressing yourself through you. Er drückt sich jetzt durch dich aus. And once we live like this, so many things will change. Wenn wir so leben, werden sich viele Dinge ändern. Which means you really don't have to express holiness anymore. Das bedeutet, dass du deine Heiligkeit nicht mehr ausdrücken musst. Jesus is actually expressing holiness through you. Denn in Wirklichkeit drückt Jesus seine Heiligkeit durch dich aus. So this will bring you in a rest that is so incredible. Das bringt dich in eine unglaubliche Ruhe. But it will not only bring you into rest, it will also bring you into a responsibility. Aber es bringt dich nicht nur zur Ruhe, sondern auch in die Verantwortung. The first responsibility is to believe that you are really one with him. Die erste Verantwortung besteht darin, zu glauben, dass du wirklich eins mit ihm bist. Because nothing will be your experience unless you really truly believe it. Du wirst nämlich nichts erleben, wenn du es nicht wirklich glaubst. So this will be your first very important responsibility. Das ist also deine erste sehr wichtige Verantwortung. But you have another one. Aber du hast noch eine weitere Verantwortung. That is not only believing it, but also putting works to your faith. Nämlich nicht nur zu glauben, sondern auch Werke zu deinem Glauben hinzuzufügen. The Bible says that faith without works is dead. In der Bibel steht nämlich, dass der Glaube ohne Werke tot ist. So you can't say, I believe Jesus and me are one, and you don't act. Du kannst also nicht sagen, ich glaube, dass Jesus und ich eins sind, und dann nicht handeln. It's this beautiful paradox that Jesus expresses himself through you, and yet you express Jesus. Es ist ein schönes Paradoxon, dass Jesus sich durch dich ausdrückt und du Jesus ausdrückst. It's like Jesus said, you abide in me and I abide in you. Es ist so, wie er als Jesus sagt, du bleibst in mir und ich bleibe in dir. Who is in him? You in Jesus or Jesus in you? Wer ist in wem? Du in Jesus oder Jesus in dir? Both. Beides. How will it happen? Jesus expressing himself through you or you expressing Jesus? Wie geschieht das? Drückt sich Jesus durch dich aus oder drückst du Jesus aus? Both, because you are one. Beides, denn ihr seid eins. So now you simply begin to act and saying, Jesus, we together will express your life. Also fängst du jetzt einfach an zu handeln und sagst, Jesus, wir beide drücken dein Leben aus. Because we are one. Denn wir sind eins. We are inseparable. Wir sind untrennbar. And that's the only reason why I have become holy. Und das ist der einzige Grund, warum ich heilig geworden bin. It's his holiness, not mine. Es ist seine Heiligkeit, nicht meine. See you tomorrow. Bis morgen.